Erster, ein guter Ruf ist wichtiger als viel Reichtum, und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Zweiter, Reiche und Arme treffen sich, denn Jahwe hat sie alle erschaffen. Dritter, ein kluger Mensch sieht Gefahr und versteckt sich, aber unerfahrene Menschen gehen weiter und müssen die Folgen tragen. Vierter, wer demütig ist und Jahwe ehrt, bekommt Reichtum, Ehre und ein langes Leben. Fünfter, auf dem Weg der Bösen liegen Gefahren und Fallen, deshalb bleibt fern, wer sein Leben schützen will. Sechster, erziehe ein Kind auf dem richtigen Weg, damit es auch im Alter nicht davon abweicht. Siebter, der Reiche hat Macht über die Armen, und wer sich Geld leiht, ist abhängig von dem, der es ihm gibt. Achter, wer Unrecht tut, wird Unglück ernten, denn sein eigener Zorn wird ihn zerstören. Neunter, der großzügige Mensch wird gesegnet, weil er sein Brot mit den Armen teilt. Zehnter, vertreibe den Spötter, dann verschwindet der Streit und Beleidigungen hören auf. Elfter, Jahwe liebt Menschen mit einem reinen Herzen, und wer freundlich spricht, wird ein Freund des Königs. Zwölfter, Jahwe schützt das Wissen, aber die Worte der Untreuen lässt er scheitern. Dreizehnter, der Faule sagt, draußen ist ein Löwe, ich könnte auf der Straße getötet werden. Vierzehnter, der Mund fremder Frauen ist wie eine tiefe Grube, wer Jahwe verärgert hat, fällt hinein. Fünfzehnter, wenn ein Kind Dummheit im Herzen hat, wird Disziplin sie daraus entfernen. Sechzehnter, wer einen Armen unterdrückt, um selbst reicher zu werden, oder einem Reichen gibt, wird am Ende selbst arm. Siebzehnter, höre gut zu und achte auf die Worte der Weisen und auf meine Lehre. Achtzehnter, es ist gut, wenn du diese Worte in deinem Herzen behältst und sie immer sagen kannst. Neunzehnter, ich lehre dich heute, damit du Jahwe vertraust. Zwanzigster, ich schreibe dir wirklich wichtige Dinge auf, mit guten Ratschlägen und Anweisungen. 21. Ich tue dies, damit ich dir die Wahrheit und zuverlässige Worte zeige, so dass du dem, der dich sendet, eine zuverlässige Antwort geben kannst. 22. Beraube einen Armen nicht, nur weil er arm ist, und unterdrücke einen Hilflosen nicht vor Gericht. 23. Denn Jahwe wird für sie kämpfen und denen, die sie berauben, das Leben nehmen. 24. Sei nicht mit einem wütenden Menschen zusammen und habe keinen Umgang mit einem aufbrausenden Menschen. 25. Tue dies, damit du nicht seine schlechten Wege lernst und dein eigenes Leben in Gefahr bringst. 26. Sei nicht unter denen, die Versprechen geben oder für die Schulden anderer bürgen. 27. Denn wenn du nicht bezahlen kannst, warum sollte man dir dann dein Bett wegnehmen? 28. Verschiebe nicht die alten Grenzsteine, die deine Vorfahren gesetzt haben. 29. Wenn du jemanden siehst, der geschickt in seiner Arbeit ist, kann er Königen dienen und wird nicht vor einfachen Leuten stehen.